Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio, offene Sendung, offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt also hier bei mir anrufen und ganz einfach mit mir reden. Über was auch immer. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erste Anruferin heute Nacht, Sabine, 35 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domia. Sabine, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist der sexuelle Missbrauch an meiner Tochter, der in diesem Jahr also stattgefunden hat. Wie alt ist deine Tochter? Ja, die war also zum damaligen Zeitpunkt des Missbrauches 11 Jahre alt. Und wie alt ist sie heute? Ist jetzt im Mai, ist sie 12. 12 geworden. Und im April haben wir das also erfahren. Mhm. So, dass sie eine Schulkameradin hat und die haben sich also damals, also wie gesagt, in der Schule kennengelernt und haben sich dann angefreundet. Und wir haben die im Dezember vorletzten Jahres kennengelernt, also in 97. Und da ist dann halt ein Kontakt entstanden, auch mit der Mutter und deren Lebensgefährten. Und meine Tochter ist dann öfters mal dahin gefahren. Mhm. Das heißt, öfters anfangs hat sich unheimlich gehäuft. Jedes Wochenende war sie da. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, hier, das wird zu viel. So alle 14 Tage reicht ja eigentlich, ne? Und irgendwann im April eines Abends plötzlich, war schon ziemlich spät, 1:30, kommt meine Tochter plötzlich rein ins Wohnzimmer und meint, sie müsste mit mir reden. Mhm. Ich sage, Mensch, geh ins Bett, leg dich hin, schlaf. Ne? Nee, jetzt komm noch mal, ich muss dir was erzählen. Und dann bin ich ihr nach und da ist sie direkt, weil die nächste Tür war halt das Bad, da ist sie dann rein, saß auf der Badewanne, total aufgelöst und sie durfte eigentlich nichts sagen und sie hätte aber so Angst und dass er schwanger sein könnte. Ich sage, Mensch, ja, was ist denn los? Ja, der Lebensgefährte von ihrer Freundin, von der Mutter der Lebensgefährte, hätte sie also missbraucht. Mhm. Und ja, wir haben dann halt auch direkt Anzeige und alles gemacht und hatten auch heute den Prozess. Heute war der Prozess. Ist das einmal passiert? Nein, es ist also über den Zeitraum von diesen 4 Monaten. Von den 4 Monaten. Also Januar und an dem Abend ist es dann irgendwie, konnte deine Tochter es nicht mehr für sich behalten und hat es dann gesagt. Ja, genau. Also sie ist also sehr, sehr früh entwickelt. Sie hat also schon mit 10 ihre Periode gekriegt und ist also auch so vom Körperlichen her, könnte man meinen, sie wäre 15, 16. Mhm. Also weit entwickelt. Deine Tochter hat mit diesem Mann schlafen müssen. Ja, das hat so stattgefunden. Die haben also, die Kinder haben untereinander Spiele gemacht, sogenannte Mau-Maus-Spiele mit Befehlen. Da wurden also dann derjenige, der gewann, durfte also Befehle geben. Und ja, der andere musste diese Befehle dann auch befolgen. Meine Tochter ist da auch sehr naiv. Und also das heißt, das andere Mädchen hat mitgespielt und der Mann hat mitgespielt? Erstmal nur die beiden Mädchen. Mhm. Später klärte sich dann auch auf, dass das Mädchen vorher unter anderem auch schon Oralverkehr mit dem Mann gehabt hat. Mhm. Dass es da also auch schon zu sexuellen Ausschreitungen kam, weil er hier noch nicht dort, wo meine Tochter noch nicht dort war. War das denn der Vater von der Freundin? Nein, das war der Lebensgefährte ihrer Mutter. Ah ja, das ist also nicht der leibliche Vater von dem Mädchen. Es war nicht der leibliche Vater des Kindes, aber wie wir erfahren haben, auch vom leiblichen Vater schon im Alter von 3 Jahren. Also er hat die Mädchen animiert, solche Spiele zu machen und ist dann irgendwann dazugekommen, oder? Ja, der Mann soll dann irgendwann wohl dazugestoßen sein, so wie er das zumindest erzählte. Die Kinder haben gesagt, er wäre von Anfang an dabei gewesen. Mhm. Und dann kam halt unter anderem von dem Mädchen, wo ich ehrlich sagen muss, wo ich auch ein bisschen in Schutz nehmen muss, obwohl wir danach also sehr oft von ihr auch angegriffen wurden und so auch in der Schule, meine Tochter insbesondere. Das Kind ist also psychisch kaputt. Die hat also wortwörtlich, nachdem sie gewonnen hatte, dieses Spiel, ihn aufgefordert, mit meiner Tochter zu schlafen. Das andere Mädchen? Ja. Das so alt ist wie die Tochter, wie deine Tochter? Ja. Den hat er dazu aufgefordert. Ja. Also er hat dann aber auch das andere Mädchen auch missbraucht. Ja, ist also, er hat zwar mit dem Mädchen, das ist also ziemlich, ja, sagen wir mal, für ein 11-jähriges Mädchen normal entwickelt. Mhm. Das hatte also noch nichts, also noch gar nichts. Sehr klein und schmal und zierlich. Er hat nicht richtig mitgeschlossen. Jetzt hast du heute bei der Prozess, gestern war der Prozess. Ja. Wie ist er ausgegangen? Ja, also eigentlich so von den Beteiligten her ziemlich glatt. Also es war eigentlich so, dass, also wir hatten also auch diese Zeugenvorladungen bekommen. Und auch meine Tochter sollte aussagen, auch das Mädchen und deren Mutter. und kriegten aber dann doch so einen Monat vorher nochmal Bescheid, dass die Zeugen nicht zu kommen brauchen. Mhm. Also sprich, wir waren also nur als Nebenkläger anwesend. Ja. War der Täter geständig? Der Täter war weitgehend geständig, mhm, eigentlich von Anfang an, hat sich aber dann in dem Prozess selber ziemlich verhakt und eigentlich im Grunde genommen nichts mehr ausgesagt, bis dann der Richter mehr oder minder wütend seine Bücher zusammenklappte und sagte, also so geht's nicht mehr weiter, da muss was geschehen, hier muss was gesagt werden und so nicht mehr. Zu welchem Urteil ist man dann gekommen? Ja, er hat also 3 Jahre und 10 Monate gekriegt. Mhm. Ich hoffe nicht auf Bewährung. Nein, auf Bewährung nicht. Mhm. Und er war also schon vorbestraft wegen einem Verkehrsunfall, wegen fahrlässiger Tötung. Und da das, da diese Sache jetzt halt in dieser Zeit der Bewährungsstrafe ablief, hat er da also noch ein Jahr zusätzlich gekriegt. Mhm. Also er muss jetzt, hat schon 9 Monate abgesessen, muss also jetzt insgesamt noch 4 Jahre und 1 Monat. Wie bewertest du diese Strafe? In meinen Worten? Nein. Nicht richtig. Müll. Zu wenig. Müll. Was wäre für dich die richtige Strafe gewesen? So mehr, ich weiß es nicht. Mhm. Bin momentan auch, ich weiß es nicht. Mhm. Wie geht es denn? Wenig allein, das alles dort zu hören, was er da angestellt hat, was er gemacht hat. Ja, ja, ja. Also aus seinem Mund zu hören, das war 10-mal schlimmer, als wie es von meiner Tochter gehört. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber mir kam es so vor. Hast du mit der Frau von diesem Typ auch mal Kontakt aufgenommen? Ja, toll. Wie wir die Anzeige gemacht haben, wir haben also dann auch von der Kripo-Beamtin gesagt gekriegt, also wenn die sich melden sollte, ich sollte mich auf nichts einlassen, sollte also auch nichts sagen. Und sie hat sich dann auch prompt, ich weiß nicht, ob es am gleichen oder am nächsten Tag war, hat sie sich telefonisch bei mir gemeldet, total aufgelöst und am Heulen, was denn los wäre, die Polizei wäre da gewesen und sie wüsste von nichts und was denn um Gottes Willen los wäre. Und da habe ich nur zu ihr gesagt, hier, hör mal, pass auf, also ich kann und darf dir nichts sagen, aber ich kann dir nur eins sagen, wenn du das mitkriegst, was da los war und du bist also der gleichen Meinung wie ich, also so ähnlich habe ich es ausgedrückt, meine Tür steht dir jederzeit offen. Ja. Hat sie sich denn jetzt von diesem Mann distanziert? Nein. Sie hat sich nicht von ihm distanziert? Nein. Obwohl dieser Mann anfangs, also so obwohl der Mann ihre eigene Tochter missbraucht hat? Ja, sie hat ihn rausgeschmissen. Ihr damaliger Ehemann hat ja ihre Tochter auch schon missbraucht. Das Kind 3 Jahre alt war. Das hat sie auch nie zur Anzeige gebracht. Wie geht es deinem Kind jetzt? Weiß ich nicht. Also bei meiner Tochter ist das sehr schwer zu beurteilen. Also momentan ist es so, dass wir bei ihr also zumindest zum Teil leichtere Essprobleme festgestellt haben. Ist sie denn in psychologischer Betreuung? Wir hatten anfangs eine psychologische Betreuung angestrebt, bei der einen, wo wir eine hätten kriegen können. Da war aber auch nichts zu bekommen. Da hätten wir dann, wenn sie von der Schule kamen, direkt mit Bahn dahin fahren müssen. Das wäre also ein einziger Stress gewesen. Und da sagte dann auch die Psychologin, nee, das bringt dann in dem Falle nur wirklich nichts. Ich will also. Das heißt, du bist im Moment oder ihr seid im Moment mit dem Problem alleine? Wir sind momentan alleine, ja. Ich würde gerne, Sabine, dass du mit meiner Psychologin über diesen Fall mit der Elke Donaisky gleich nochmal ein bisschen sprichst. Ja, das wäre nicht schlecht. Das fände ich, glaube ich, sehr gut. Ja. 3,5 Jahre. Das ist ja nun das Thema der letzten Zeit. Ne? Dass wir alle denken, dass diese Menschen zu leicht bestraft werden. Ne? Dieser Prozess mit diesem Arzt, ich meine, der hat ja jetzt nicht jemanden getötet oder so. Ich meine, was er gemacht hat, ist falsch, okay. Der hat 4 Jahre gekriegt. Warum kriegt der ein höheres Strafmaß wie ein Mensch, der wahrscheinlich 2 Kinderseelen kaputt gemacht hat? Wer weiß, was sich da im Laufe der Zeit noch entwickeln wird. Man will es nicht hoffen und man tut alles, was man nur machen kann. Deswegen finde ich das Gespräch jetzt auch nochmal wichtig zwischen dir und der Elke. Vielleicht kann die Elke dir noch ein paar Ratschläge geben, wie du mit deinem Kind am besten jetzt umgehst. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, danke dir. Und leg bitte auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Ja, ich finde deine Sendung übrigens ganz toll. Vielen und Dank. Auch noch viele Grüße an das Team und habe mich gefreut, mal mit dir sprechen zu können. Vielen Dank, Sabine. Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Eberhard und der ist 59. Eberhard. Guten Tag. Ja. Oder guten Nacht oder guten Abend. Oder guten Nacht, genau. Eberhard, dein Thema. Ja, mein Thema war eigentlich gestern fertig. Ich hatte wegen Besessenheit angerufen. Aber dann kam diese sexuelle Bar und da sind wir nicht mehr zum Sprechen gekommen. Was kam dann? Dieses sextolle Paar gestern am Schluss. Ja, das sextolle Paar, ja. Ja. Wie bist du besessen? Was bist du besessen? Ich bin besessen vom Treppensteigen. Gestern hatte ich ja welche mit Finanzen, mit der Liebe. Ja. Und ich bin es mit Treppensteigen. Du bist besessen vom Treppensteigen. So ist das. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass du viele Stunden des Tages damit verbringst, Treppen zu steigen. Stunden nicht. Eine Viertelstunde. Und dann mache ich am Tag 2800 Stufen. Nein, jeden Tag? Ja. Wo? Und das war eben hauptsächlich, um abzunehmen, habe ich das gemacht. So. Ich wollte eine extreme Form finden, abzunehmen, habe da von 115 Kilogramm auf 73 Kilogramm abgenommen, also 84 Pfund. In welcher Zeit? Das sind ungefähr 2 Jahre gewesen. 2 Jahre, dafür musst du dann aber auch jeden Tag fleißig, so wie du es gerade gesagt hast. Jeden Tag, sogar, ich bin so verrückt und mache das sogar noch in Urlaub teilweise. Aber wo steigst du denn die Treppen immer? Im Haus. Ja, das ist mir schon klar. Ich will das mal kurz erläutern. Weißt du, ich war vorher vom Beruf, bloß ganz kurz angesprochen, ja, in der DDR, in Karl-Marx-Stadt, damaligen Karl-Marx-Stadt und jetzt hier in Bad Salzungen, 30 Jahre Volkspolizist, Obermeister. Ja. Ja. Und wir hatten damals Fußstreife, also operativen Dienst. Ich bin nie irgendwie mit dem Auto gefahren. Mhm. Da hast du am Tag deine 10 Kilometer immer gelaufen. Ja, genau. Mhm. Und dann kam ich hier in Bad Salzungen 1990 aus dem Urlaub und da holte man mich rein und sagt, Eberhard, jetzt am 3. Oktober kommt die Wiedervereinigung. Ja, dann musst du und da kannst du mit 51 Jahren nicht mehr als Beamter übernommen werden. Da musst du jetzt die kleine Rente annehmen. Das waren vor 30 Jahren Polizei, damals 820 Mark auf der Hand. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber das Geld war mir ja nicht die Hauptsache. Mhm. Für mich war es die Bewegung, die gefehlt hat. Ja. Ich habe gesagt, die werden wahrscheinlich die Majore oder die Hohen rausschmeißen und so weiter. Es war aber eben nicht der Fall, kurz und bündig gesagt, sondern er hat dann mit der Faust auf den Tisch geschlagen und so. Ich habe es ihm geglaubt, hab diesen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Verstehst du das? Ja, verstehe ich. Und ich wusste nie, was ein Aufhebungsvertrag ist. Mhm. Ich war im Industriewerk in Karl-Marx-Stadt und dann war ich Volkspolizist, hatte 2 Arbeitsstellen. Ich wusste nicht, was ich stand so halb unter Schock. Also soweit die Vorgeschichte. Ja, und dann habe ich gedacht, und dann bin ich jeden Tag in die Bierhandlung gerannt und habe 30 Kilo zugenommen. Ja. Und dann habe ich aber mitbekommen, dass in anderen Städten die Leute in meinem Alter ja alle noch dabei sind. Ja. Und dann habe ich gedacht, habe ich mich mit denen unterhalten, ja, warum denn nicht? Und dann kam das eben raus, dass das nicht ganz ordentlich gelaufen ist. Mhm. So, und da habe ich gedacht, jetzt, normal bekommst du da kein Recht. Du willst versuchen, das irgendwie öffentlich zu machen. Mhm. Und außerdem den Erfolg des Abnehmens mitzuhaben. Mhm. Und da bin ich dann losgerannt. Am Anfang 200 Stufen. Aber jetzt muss ich noch mal fragen, du machst das im Haus, in deinem Wohnhaus oder wo? Über mir wohnt wahrscheinlich der einzige Medizinalrat in Deutschland, der noch in so einem Wohnblock wohnt, der Medizinalrat Dr. Bader. Ja. Und der lief hinter mir her, und wo ich dann mit meinen 115 Kilo da rauf und runter geschnauft bin. Ja. Also sagt er, was ist denn los mit dir, Eberhard? Was will ich? Ich will abnehmen. Aber es ist also in dem Tempo. Es ist also und dann habe ich mich gesteigert. Ja, also es ist in deinem Wohnhaus. Ja. Wie viele Stockwerke hat das denn, das Wohnhaus? Das Wohnhaus hat also 3 Stockwerke. 3 Stockwerke. Das sind 10... Also 8x8 Stufen und 2x7 Stufen. Aber da müssen die Leute doch denken, du bist nicht mehr so ganz bei der Bade. Also ich habe dann auch hier, wo es freier Wort kam, habe ich dann gesagt, jeder Mensch ist auf einem gewissen Gebiet verrückt. Wenn ich eben auf dem Gebiet der Stufen am Anfang haben die das ja auch gedacht. Ja. Jetzt ist er nur total durchgekracht. Naja, mittlerweile sind die schon gewohnt an dich. Aber es ist ja wahrscheinlich auch kurios, ne, dich dann zu beobachten, wenn du da deine Stunden hoch und runter läufst, die Stufen. Ja, das ist, am Anfang ist es kurios und da ich das nur jetzt 4-5 Jahre mache, die denken schon immer, dass man mal was mit den Knie oder so. Ja, das ist wahrscheinlich. Aber ich esse jeden Tag eine halbe Packung Haribo. Ja, Haribo. Das habe ich denn schon geschrieben und das ist wirklich, die Bestandteile erhalten mich da irgendwie runter. Gehst und du immer, fit. Ja, nimmst du immer eine Stufe oder um besonders dich zu trainieren, eine Stufe. Mhm. Ich zähle aber nicht die Stufen, ich zähle die Treppenabsätze, immer 8 Stufen. In der 8 Stufen. Dann laufe ich 350 Stufen. Was machst du währenddessen? Singst du oder? Sing. Ja, ich frage, was machst du währenddessen oder machst du gar nichts? Ja, also meditierst ich gehe immer durch, konkret bis oben und unten. Ich gehe dann mal zurück und gehe mal 3, aber immer dann 350 mal diese 8 Stufen. Besessen deswegen vom. Kannst du da nicht noch dazu. Besessen vom Stufensteigen, vom Treppensteigen. Ja. Und ich bin sicher, wie du das jetzt mit welcher Euphorie du das erzählt hast, dass du das bis ins hohe Alter machen wirst wahrscheinlich. Ja, das ist, bei mir zählt ja jetzt 60 schon fast ans hohe Alter. Ja. Ich wünsche dir viel Vergnügen weiter beim Treppensteigen. Darf ich dir noch zum Schluss sagen, was ich für einen Spruch über dich entwickelt habe? Na bitte. Ich habe gesagt, jeder gute See hat einen Schwan, aber der WDR nur einen Domian. Ah. Mach's gut. Das geht ja runter. Wie Butter. Danke, ja. Ewald. Alles Gute. Tschüss. Ja. Jeder See hat einen Schwan. Hm. Thomas, 33. Hallo Domian. Ja, Thomas, schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Für deine Sendung alles Gute. Danke. Und für dein Team, also vom Vorgespräch, war wirklich super, ne? Das sind nette Leute, ne? Ja. Ja. Mein Thema ist Krankheit und Frauen. Das Krankheit ist wunderbar. Und Frauen. Du bist krank? Ja, ich bin krank seit ungefähr ca. 11 Jahren. Mhm. Was hast du für eine Krankheit? Ist eine Colitis ulcerosa. Erklärst du es uns? Das Colitis ulcerosa ist im Dickdarmbereich. Mhm. Was ist das genau? Das sind Geschwüre im Dickdarm, mhm, und Verengungen, die sich nachher ausbreiten. Mhm. Also immer schlimmer wird, wenn man jetzt auf Toilette geht, dann verliert man Blut, mhm, und dann ist schwach vor die Augen. Und da war ich auch schon so weit, dass ich mit im Krankenhaus war. Mhm. Diese Krankheit hast du seit 11 Jahren. Ja. Kann man denn nichts therapeutisch dagegen unternehmen? Nichts Effektives? Das erste Mal, wie ich das hatte, war dass ich ins Krankenhaus kam und die Ärzte wussten selber noch nicht, welche Medikamente und was sie machen sollten. Mhm. Dann mussten die erstmal ein größeres Krankenhaus anrufen, mhm, und sich erkundigen. Wie sie bereits herausgefunden haben, habe ich dann Tabletten und Infusionen bekommen. Hat sich denn im Laufe der vielen Jahre überhaupt nichts gebessert? Kann man da nicht operieren oder weiß ich was? Ja, dann hatte ich durch die Tabletten Cortison hatte ich gehabt. Mhm. Da hatte ich nachher 5 Jahre Ruhe gehabt, ohne Tabletten, ohne alles. Wie viele Jahre? 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. Und dann fing das wieder langsam an und immer häufiger im Krankenhaus. Mhm. Und dann anschließend musste dann stand ich vor einer Notoperation. Ja. Und dann war Luft drin, aber die sagten, die waren immer noch davor, aber die sagten ja, es hat keinen Zweck mehr, ich müsste operiert werden. Mhm. Bist du operiert worden? Ja. Mit welchem Resultat? Dass der ganze Dickdarm rausgekommen ist. Der ist rausgekommen. Und da hatte ich vor drei Monate einen falschen Ausgang. Mhm. Und der wurde nachher auch zurückverlegt. Mhm. Das heißt, du hast jetzt hier deinen normalen Ausgang? Ja, habe ich. Und das funktioniert auch wieder normal? Ja, normal schon, aber nicht mehr so wie früher. Mhm. Also, heißt das denn jetzt, dass du nach dieser Operation dich schon besser fühlst als all die Jahre vorher? Oder bist du immer noch sehr gehandicapt? Also vor der Operation, wo es so schlimm war, da wollte ich auch nicht mehr leben. Mhm. Also ich war bloß am Schreien vor Schmerzen. Ich konnte auch nichts mehr essen, nichts mehr. Ich konnte das Essen nicht mehr vertragen, da ging alles direkt raus. Mhm. Und nach der Operation ging es dann nur bergauf wieder. Ne? Also ich kenne diese Krankheit nicht, aber es hört sich schon so an, es sei eine sehr schwere und auch chronische Krankheit. Ja, es ist eine chronische. Ja. Mhm. Jetzt sagtest du gerade das Thema Krankheit und Frauen. Wieso hast du das jetzt so zusammengebracht? Weil meine Freundin jetzt, ich hatte eine Freundin zu dieser Zeit, die war ich mit gut knapp 2 Jahren zusammen. Mhm. Die kannte vorher meine Krankheit, wo ich noch nicht operiert worden bin. Und wo ich in der Operation war und nachher zu Hause war, eine Kur war, da hat sich das irgendwie alles etwas verflacht. Mhm. Wir haben uns nicht mehr so oft gesehen. Und sie wollte dann, sie sagte auch, ich möchte mehr erleben. Und das kann ich nicht. Aber nach der Operation erst? Nach der Operation, mhm. Ja. Was mich ein bisschen wundert, weil es geht dir ja nach der Operation besser. Ja, sag mal, nach der Operation ging es bloß bergauf. Mhm. Das heißt, ich muss häufig auf Toilette gehen, mhm, und ich darf nicht mehr so, sag mal, Schafsessen essen. Mhm. Oder mhm. Hat denn deine Freundin, wie lange liegt die Operation eigentlich jetzt zurück? Die liegt jetzt 4 Jahre zurück. 4 Jahre, mhm. Hat deine Freundin dich dann verlassen, letztendlich? Also wir hatten, ich habe ja ungefähr danach ein halbes Jahr, waren wir noch zusammen, mhm, nach der Operation. Ja. Und dann haben wir uns auch nicht mehr so oft gesehen. Und da habe ich auch mich gewundert, warum, wieso. Und haben wir uns zusammengesetzt. Er sagte, ich kann ja nichts mehr erleben und ich möchte dies noch machen, dies noch machen. Mhm. Du bekommst ja keine Arbeit mehr und so. Habt ihr euch dann getrennt? Wir haben gut, haben wir uns getrennt. Mhm. So, nun sind dann aber wieder 3 Jahre vergangen. Hast du während dieser Zeit auch nur schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht? Bis jetzt ja. Also ich habe sehr viel unternommen auch. Ich habe erstmal ungefähr, kann man sagen, ein halbes Jahr Pause gehabt, dass ich mich selber für mich in Ruhe gebracht habe. Mhm. Und nach einem halbes Jahr habe ich mal angefangen, wieder Kontakt aufzutreten mit Menschen, mit Frauen auch. Ob es da Diskothek oder Bistros. Mhm. Ich sag mal, wo ich auch. Und bisher ohne nennenswerten Erfolg. Kein Erfolg. Überhaupt kein Erfolg. Ich meine, aber das verstehe ich nicht so ganz, Thomas, weil du, ich sage es nochmal, du hast es ja ein paar Mal jetzt auch so unterstrichen, dass es nach der Operation immer bergauf ging und du relativ normal jetzt leben kannst. Da verstehe ich jetzt nicht mehr den Zusammenhang Krankheit und Frauen, weil die Frauen kriegen doch von deiner Vergangenheit erstmal, von deiner Krankheitsvergangenheit erstmal gar nicht so viel mit. Nein, das ist richtig. Bloß wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, das hast du ja schon mal gehabt, die sehr nett war, mit ihr, wo ich meinte, das könnte was draus werden, da meinst du, ja, da habe ich gesagt, ich habe die und die Krankheit gehabt und ich mit Essen und so weiter, mit Kochen etc. Und da schrecken die meisten schon wieder vor zurück. Also Thomas, dann möchte ich... Krankheit, ja. Ja. Also auch wenn du jetzt diese schlechten Erfahrungen gemacht hast, möchte ich dich ermutigen, weiter am Ball zu bleiben. Ich glaube, du hast einfach nur Pech gehabt bisher. Ich bin ganz sicher, dass du auch auf Frauen stößt demnächst, denen das egal ist, die sich damit arrangieren. Und wie gesagt, dir geht es ja wieder einigermaßen gut. Ja, bloß die meisten Frauen denken, ja, die wollen jetzt in Urlaub fahren, mit den Partnern in Urlaub fahren. Und das kann ich nicht mehr, wegen das Essen auch alleine. Inwiefern bist du denn so altersmäßig doch noch, musst du Rücksicht nehmen auf deine ehemalige Krankheit? Also du kannst nicht in Urlaub fahren, sagst du, wegen des Essens. Was kannst du denn sonst nicht machen? Nicht mehr schwer heben, nicht mehr schwer tragen. Also zum Beispiel einkaufen oder sonst was. Ja, aber Thomas, da bin ich ganz sicher, dass es mit Sicherheit Frauen geben wird, denen das egal ist, wenn sie sich in dich verknallen. Also nur Mut, Mensch. Nur Mut, Mensch, Thomas. Also ich habe schon durch Zeitungen, auf Zeitungen geantwortet, aber... Es gibt nur eine Chance für dich. Du musst einfach weitermachen und weitersuchen. Es gibt überhaupt sonst gar keine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du ziehst dich zurück und... Ja, manchmal ist es auch so, wenn ich jetzt irgendwo bin, ein Bistro oder so, dann setze ich mich dahin, danach fasse ich den Mut, jemanden anzusprechen. Mhm. Und wenn es soweit ist, dann bleibe ich sitzen und dann geht irgendwie mein Kopf dann auch runter. Ne? Also dann bin ich komplett weg vom Fenster. Ne? Thomas. Also als wenn ich schlafen würde. Ne? Ja. Lieber Thomas, ja. Nichtsdestotrotz, du hast Pech gehabt bisher. Ich bin ganz sicher, dass du auch Glück haben wirst. Aber du musst halt jetzt weitermachen und weiter versuchen. Ja, deswegen rufe ich auch an. Vielleicht weißt du noch einen Rat, was ich machen könnte. Nein, weißt du, was der richtige Rat ist? Nicht aufgeben. Das ist der richtige Rat. Auch wenn es noch so schwer ist und wenn du manchmal auch völlig abgeturnt bist und denkst, scheiße, es geht nicht mehr weiter, es wird irgendwann passieren und dann wirst du denken, gut, dass ich damals nicht ganz aufgegeben habe. Ich drücke dir alle meine Daumen und sag toi, toi, toi. Und wenn du eine Frau hast, rufst du mich nochmal an, wenn du richtig verliebt bist, okay? Oh ja, alles klar. Tschüss, Thomas. Thomas, ich habe noch eine Frage. Ja. Deine Jacke, wo hast du die her? Die habe ich in einem ganz normalen Geschäft gekauft. Das ist eine Zimmermannsjacke. Ich liebe die Zimmermannsausrüstung. Ich habe eine Zimmermannshose und das ist eine Zimmermannsjacke. Schau. Sieht dir um alles gut. Gut, ne? Tschüss, Thomas. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht es altersmäßig in den Keller. 15 Jahre alt. Björn. Ja, hallo. Hi. Wir hatten vor 3 Monaten schon mal telefoniert. Hatten wir? Ich und Frank war das Thema, dass wir eine 13-Jährige geschwängert haben. Ich sag's jetzt einfach mal so. Oh, ich weiß. Und ihr wusstet nicht, wer der Vater ist. Genau. Und du hattest ja gesagt, wir sollten nochmal anrufen. Mhm. Und zwar ist folgende Sache daraus geworden. Also, es wurde festgestellt durch Blut, Gruppen, Entscheidung und DNA, dass ich der Vater bin. Mhm. Wie lief das denn damals ab? Wie liefen die Gespräche ab? Mit wem habt ihr dann danach geredet? Ja, also ich bin erstmal, wie du gesagt hast, zu unseren Eltern gegangen. Mhm. erstmal bin ich und Frank zu meinen Eltern gegangen, ja. weil wir gedacht haben, die werden es besser aufnehmen. Ja. Ja, ich sag mal so, wo wir es erzählt haben, mein Vater ist, sag mal, fast ausgerastet. Mhm. Also er konnte es überhaupt nicht verstehen, vor allem in meinem Alter. Mhm. Ja, meine Mutter hat eigentlich, ich sag mal, versucht, ganz normal mit mir zu reden. Mhm. Also die hat gesagt, ändern kann man nichts dagegen, mhm. jetzt müssen wir reden. Ja. Dann sind wir auch mit meinen Eltern runter zu Franks Eltern gegangen. Ja, und da war es eigentlich genau umgekehrt. Die Mutter hat die Welt nicht mehr, für die ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Ja, und für mich, also für seinen Vater ist das, der hat eigentlich dann mit uns geredet und gab es eigentlich so eine kleine Gruß, so eine Partei. Wie ist denn dann der Kontakt hergestellt worden zu den Eltern des Mädchens? Ja, wo wir haben uns erstmal alles zusammengesessen, haben überlegt, was wir machen konnten. Mhm. Dann zu der, die jetzt ist das Eltern hingegangen. Mhm. Und ich sag mal so, die haben, wo sie das erfahren haben, weil Jessica hatte, wenn sie jetzt hingegangen haben, ob sie es erzählt hatte, sie hat gesagt, nein. Mhm. Wir sind dann zusammen gesagt, wir machen was jetzt alle zusammen, haben was hinter uns. Mhm. Und ich sag mal, die beiden waren so energisch, dass als erstes, was sie gemacht haben, sie haben sie rausgeschmissen. Die Eltern von den Mädchen? Ja. Haben sie rausgeschmissen? Wohin? Die ist 13 Jahre alt. Ja, also wir haben die erstmal bei uns dann aufgenommen und haben auch versucht, ordentlich mit den Eltern zu reden, was das man nicht mehr ändern kann. Mhm. Aber die, ich sag mal so, die sind streng katholisch. Mhm. Und für die bricht dann wirklich eine Welt zusammen. Ja. Ja, und heutzutage wohnt sie also in so einem betreuten Wohnen. Ach, die wohnt nicht mehr bei den Eltern? Mhm. Die Eltern haben sie deshalb verstoßen? Ja. Was sind das für Eltern? Ich weiß es nicht. Also mit denen ist auch nicht zu reden. Ja, erzähl doch jetzt, was also man hat herausbekommen, dass du der Vater bist, der Erzeuger. Ist das Kind ausgetragen? Wird das Kind ausgetragen? Mhm. Also es wurde abgetrieben, weil die Jessica hat gesagt, sie kann es nicht vorstellen, also jetzt schon Mutter zu werden. Mhm. Und sie hat dann in der 9. Woche abgetrieben. Ja. Wir waren dann bei Pro Familia. Ja. Haben es beraten lassen. Ja. Und gab es da irgendwelche Komplikationen? Also da gab es keine Komplikationen. Mhm. Das ging eigentlich relativ schnell alles. Mhm. Weihnachten alles von der Woche geschehen. Mhm. Also ich, wäre es nach mir gegangen, hätte das Kind ruhig leben sollen. Ich habe nicht verstanden, das letzte. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte das Kind ausgetragen werden sollen. Mhm, ja. Was ist denn das jetzt für dich für ein Gefühl? Du weißt, du warst der Vater eines heranwachsenden Kindes und das Kind ist jetzt nicht mehr da. Ja, also ich sag mal so. Der Embryo ist nicht mehr da. Ich meine, viel Gefühl konnte ich natürlich nicht aufbauen. Mhm. War natürlich am Anfang hart für mich, denn es ist ja immer ein Lebewesen. Mhm. Mhm. Und das wurde sozusagen umgebracht. Ja, und die, also die Jessica, ich habe Gefühl gehabt, also dass sie am, sag mal, hart gesagt, am Arsch vorbeiging. Mhm. Ja, so hart würdest du es ausdrücken? Ja. Mhm. Also sie hat fast noch drüber gelacht. Mhm. Und in der Beratungsstelle bei Pro Familia, haben die denn auch gleich dazu geraten, zur Abtreibung? Nein, die haben erstmal nachgefragt, wie denn wohl damit die Zukunft aussehen würde, wenn wir das Kind durchbringen würden. Mhm. Aber da war die Jessica so strikt gegen. Mhm. Und da haben gesagt, dann wäre wohl die Abtreibung der Beste. Mhm. Nun sind einige Monate vergangen. Mhm. 2 Monate, ne? Gut 2 Monate. Mhm. Wie fühlst, denkst du da heute noch öfter dran? Also ich denke dran, was jetzt wäre, wenn sie noch schwanger wäre. Ne? Mhm. Ich stelle mir manchmal so vor, wie es ist, Vater zu sein, mhm. sich um das Kind zu kümmern und so. Mhm. Ja. Hat die Freundschaft zu Frank, ne, so heißt dein Kumpel, hat die Freundschaft gelitten darunter? Er sitzt auch neben mir, wir sind immer noch beste Freunde. Immer noch beste Freunde. Mhm. Wir reden darüber. Und ich meine, ich habe auch gut sagen, ein bisschen erleichtert, dass es nicht von Ihnen ist, das Kind. Mhm. Also es ist in vieler Hinsicht eine traurige Geschichte. Eine traurige Geschichte erstmal, dass es passiert ist. Ne, ja. dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass du es verursacht hast, dass du nicht darauf geachtet hast, wenn schon dann mit Verhütung. Ja, das erste Mal, da denkt man an sowas natürlich nicht. Gerade, aber dann sollte man auch beim ersten Mal dran denken. Ja. Alle werden auch zugeballert, auch in allen Jugendzeitschriften mit diesen Informationen. Und wie oft haben mir schon ganz junge Leute erzählt, ja, beim ersten Mal denkt man da nicht dran. Und gerade natürlich, warum das erste Mal ist genauso wie das 5. Mal, das 6. Mal? Das erste Mal ist aber, sag mal, dreimal so schön und da haben andere Gedanken. Ja, aber das ist aber das Ding, Björn. Ja, Björn, aber das ist halt das Ding, dass du eben dieses auch beim ersten Mal gleich mit bedenken musst. Mhm. Ne? Das, wenn, dann bitte mit Gummis, ne? Weil das die Verhütung eine klare Sache ist. Das läuft bei mir auch hundertprozentig. Also ich hoffe auch, dass ich das... Ich habe gelernt. Ja, das glaube ich. Und Frank auch, ne? Ja, ja. Also das ist nie mehr und nicht. Ja, Grüße mal herzlich von mir. Ich finde es ganz schlimm und muss auch nochmal sagen, dass die Eltern das Mädchen verstoßen haben wegen dieser Angelegenheit. Und sie wohnt jetzt in einer Betreuung, sagst du, ne? Ja, das ist so ein, sozusagen wie eine WG. Mhm. Betreutes Wohnen, oder wie eine... Ja, ja. Betreutes Wohnen. Ja. Und die hat gar keinen Kontakt mehr zu den Eltern? Also so gut wie gar nicht. Wie schlimm. Also ich finde das absolut, sag mal, von den Eltern absolut scheiße. Ist sie das, ja, ja. Ist sie das einzige Kind? Ja, das einzige Kind. Auch das noch? Ja. Und die Eltern sind katholisch? Ja. Christen? Na toll, na toll. Gerade dann sollten sie sich um das Kind kümmern. Hast du noch Kontakt zu diesem Mädchen, zu Jessica? Also ich sag mal so, das ist nicht weit weg von ihr, wo sie wohnt. Mhm. Ich sehe sie, wir sagen kurz Hallo. Mhm. Wir haben uns danach noch, also wo sie noch bei uns gewohnt hatte, viel drüber gesprochen, aber ich sag mal, mehr als ein Hallo ist jetzt auch nicht mehr drin. Mhm. Ja. Björn, schön, dass du dich nochmal gemeldet hast. Mhm. Ich kann mich gut an die Geschichte erinnern, die du mir damals erzählt hast. Insofern finde ich es sehr interessant, das dann auch noch zu hören, wie es weitergegangen ist. Naja, du hast ja gesagt, ich soll mal anrufen, mal gesagt. Ja, genau. Mach ich sofort. Alles Gute. Ja, kann ich noch jemanden grüßen? Alles Gute immer mit Gummis, ne? Ja. Nee, Björn, bitte nicht. Dann fangen alle an zu grüßen und wir sind gelangweilt. Okay. Okay. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 45 Sekunden. Jetzt machen wir ein Päuschen. Sekunde 1.33 Uhr, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian, heute ganz offen für alle Themen, über die ihr gerne hier mit mir reden wollt. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und bevor es weitergeht, mal wieder eine kleine Domian-Postecke. Es gibt eine Resonanz auf die gestrige Sendung von Wolfram aus Homburg und er bezieht sich auf unser gestriges Thema oder Teilthema Gangbang. Wer gestern nicht dabei war, also Gangbang ist, wenn eine Frau mit ganz vielen Männern so Guinness-Buch-mäßig Sex macht. Und er schreibt hier, Domian, wie kann Frau so etwas auch noch toll finden? Weshalb wohl? Ich halte die Frau für eine alte, perverse Sau. Das schreibt er hier. Ich halte diese Frau nicht für eine alte Perverse, so wie du es hier ausdrückst, denn sie hat es gestern ja richtig begründet und ich finde, für mich zumindest auch nachvollziehbar. Moralisch sollte man das vielleicht gar nicht bewerten. Ein Fax von Rolf G. so und so. Tauscht Domian gegen Bettina Rust aus. Bitte, lieber WDR, wer ist Bettina Rust? Ein Brief von Christine aus Marsberg. Ein kurzer Brief. Domian, Ausrufungszeichen. Du suchst noch die Frau fürs Leben? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Nimm doch mich. Gruß, Christine. Liebe Christine, also ich reagiere auf solche Angebote nur, wenn knallharte Aktfotos dabei liegen. So kann ich mich da gar nicht entscheiden oder großartig zu äußern. Dann mal wieder etwas sehr Kritisches, und zwar ein Brief von Peter aus Krefeld. Und der schreibt, werter Herr Jürgen Domian, Ihre Lückenbüßer-Sendung ist der letzte Heuler. Die Leute, die beim WDR bei Ihnen anrufen, sind alle im Geiste kranke Menschen. Manchmal höre ich mir den Mist im Bett an. Auch Sie, Herr Domian, sind seelisch zerrissen und brauchen Hilfe. Und dann steht darunter ein alter Mann, Punkt, und die Unterschrift. Ich würde sagen, wir reagieren da gar nicht drauf und legen das mal ganz souverän zur Seite. Das haben wir ja gar nicht nötig. Dann ein Brief. Ein Brief. Und warum ich jetzt so spreche, wie ich spreche, werdet ihr gleich verstehen. Das ist ein Brief, der mich sehr, sehr gefreut hat. Er kommt von Stefanie Hömer. Hömer aus Tangermünde. Stefanie. Und die Stefanie schreibt: Hallo Domian. Als sehr großer Fan von dir möchte ich dir heute mal schreiben. Anrufen kann ich dich leider nicht, da ich taubstumm bin. Trotzdem versuche ich jeden Abend, mir deine Sendung anzuschauen. Obwohl ich nichts verstehe, kann ich wenigstens ein bisschen von deinen Lippen ablesen. Als Trost habe ich mir schon deine beiden Bücher gekauft. Mein größter Wunsch wäre, einmal deine Stimme zu hören. Für dich, deine Sendung und dein Liebesleben, viel Glück, deine treueste Leserin Steffi. Liebe Steffi, ich habe mich über diesen Brief sehr, sehr gefreut. Und ich versuche es mal, es wird nicht immer gelingen, vielleicht etwas langsamer zu sprechen und den Mund etwas mehr zu bewegen, damit du auch einiges mitbekommst. Was ich nicht richtig verstehe, ist, du kannst ja nur mich lesen, du kannst ja nicht die Anrufer wahrnehmen. Das heißt, du musst dann interpretieren aus dem, was ich sage, was hier zur Sprache gekommen ist. Also eine mühsame Sache. Dennoch vielen lieben Dank für deinen Brief und dir alles, alles Gute. So, ein kleiner Spaß noch zum Schluss. Ich sage ja immer gerne, dass es mich so sehr freut, dass diese Sendung wahrgenommen wird von ganz jungen Leuten und von ganz alten Leuten. Meine älteste Gesprächspartnerin war die Charlotte vor einiger Zeit, die über 90 schon war, über 90 Jahre. Mich freut das immer sehr. Und somit bekommen wir natürlich auch Post aus allen Altersstufen. Und hier habe ich einen Brief von einer 11-Jährigen. Sie schreibt: Halli, hallo Domian, ich bin Corina und 11 Jahre alt und schicke dir ein kleines Bild als Fensterbild. Und da du auf den Simpsons stehst, habe ich dir den Butt gemacht. Ich zeige das mal hier in die Kamera. Der Butt, der sich gerade so ein bisschen die Hose runterzieht. Und man kann so ein Stückchen von dem Po sehen. Aber jetzt, 11 Jahre alt. Zum Schluss noch ein kleines Gedicht. Und die 11-jährige Corinna schreibt mir einen 1, 2, 3, 4 Zeiler. Und wir werden jetzt alle darüber schmunzeln. Rote Rosen. Ein heißer Kuss, ein Schlag in die Fresse und dann ist Schluss. Ja, so sind die jungen Leute von heute. Ende der Postecke. Es geht weiter mit Claudia. Und Claudia ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hier Claudia. Claudia, schönen guten Morgen. Hallo, wie geht's? Gut. Und dir? Ja, danke, mir geht's auch gut. Mir geht's immer gut, wenn ich hier bei euch bin und die Sendung machen kann. Ja, das freut mich. Nein, immer geht's mir natürlich nicht gut, wenn man nicht ausgeschlafen ist oder Kopfschmerzen hat. Aber das ist auch ganz normal. Also erstmal möchte ich erstmal sagen, dass du auch mal ganz coole, ausgeflippte Klamotten hast. Die gefallen mir echt sehr. Dankeschön. Ja, und nun möchte ich zu meinem Thema kommen. Ja. Ich möchte mich heute outen. Du willst dich outen? Ja. Claudia, 19 Jahre, outet sich. Welt, hört her. Ja, Welt, genau. Schaut auf diese Sendung. Hört ja, auf diese Sendung. Also ich habe ein ganz verrücktes Hobby, oder wie man es auch immer nehmen möchte. Ich rufe die Telefon-Hotlines an, die 030er-Nummern. Ja. Für mich natürlich kostenlos. Mhm. Und ja, wie soll ich sagen, ich verarsche die Männer. Ich rufe da immer an und treffe mich mit denen oder beziehungsweise ich lasse es nicht zum Treffen kommen, weil das ist ja mein kleines Problem. Ja, wie genau machst du denn diese Verarsche? Du machst die heiß am Telefon? Also ich mache die tierisch geil, tierisch heiß und ja, und die Leute, die Jungs, die sind immer interessiert dran, mich kennenzulernen beziehungsweise Näheres um mich zu wissen, damit sie dann auch sagen, ob man sich treffen kann. Und ich habe natürlich nichts dagegen. Mhm. Nur da ist ein riesengroßes Problem. Du bist ein Mann. Genau. Wie bitte? Ja. Wie, was, wo? Du sprichst wie eine Frau. Ich spreche wie eine Frau. Frau, ja. Bist du transsexuell? Nein, ich bin nicht transsexuell mit meinen 19 Jahren, mit Sicherheit nicht. Wie mit deinen 19? Es gibt auch transsexuellen 16-Jährige. Ja, habe ich auch absolut nichts dagegen. Mhm. Nur es ist halt, weil ich halt am Telefon absolut weiblich rüberkomme und alle Jungs glauben das halt. Und mir wurde halt auch von der Redaktion gesagt, dass ich jetzt das kleine Spielchen hier mit dir machen soll. Du hast die absolute weibliche Stimme, ich bin völlig baff. Wer lacht da im Hintergrund? Du bist meine allerbeste Freundin, die das mit mir mitmacht. Also die mich halt so nimmt, wie ich bin. Ja. Und die ruft immer mit mir da zusammen. Und ich sag mal so, deswegen habe ich auch gesagt, ich oute mich in dem Sinne, ich kann mich ja nicht mit den Männern treffen, weil ich sag mal so, ich bin halt selber Mann. Und wenn ich sage, ich bin Claudia, 19 Jahre oder wie auch immer, oder 22 meistens, ja. Dann geht es ja wohl schlecht, dass ich dann sage später, dass ich der Thomas so und so bin, mit so und so viel Jahren, und das geht ja wohl schlecht. Ist mir klar, die würden die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen. Genau. Jetzt aber nochmal, wie heißt du denn richtig? Ich bin der Thomas. Du bist Thomas. Genau. Und du bist wirklich wie alt? Ich bin 19, ich werde 20. 19 Jahre. Genau. Und du hast im Moment auch nicht die Stimme verstellt? Sondern du hast wirklich so eine Stimme, eher eine feminine Stimme. Ja, habe ich. Ist das für dich ein Problem? Ist das schlimm für dich? Nö. Ich sag mal so, also täglich. Ich habe täglich damit zu tun, wenn ich am Telefon telefoniere. Über mein Handy, ja. Und dann auch meine Freunde, ja, denken, meine besten Freunde, ob das meine Mutter ist oder wer auch immer. Das ist manchmal ziemlich nervend, peinlich. Ich sag jetzt mal weiter Thomas zu dir, ne? Ja, mit klar. Mit Claudia komme ich ein bisschen durcheinander. Beweisen wir, dass du ein Mann bist. Ich kann auch männlich, wie würde es nicht? Ja, rede mal männlich mit mir. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, hallo Leute, ich bin der Thomas. Ich grüße euch alle ganz lieb und ich kann auch männlich reden, also ist es nicht. Ist schon ein bisschen anders, ja. Ganz genau. Ja. Also, du machst ein Späßchen mit den armen, armen heterosexuellen Männern. Ja, aber ich muss dazu sagen, es sind schon Leute, weil ich wohne im Ruhrgebiet, die Stadt spielt keine Rolle. Nee. Ich habe Leute aus Stuttgart bestellt. Ich habe die wirklich so rattengeil gemacht aus Stuttgart, aus ganz anderen Städten, aus Köln und auch aus deiner Stadt Gummersbach, wie auch immer, wo du herkommst. Die Gummersbacher sind empfänglich. Ich bin ins Ruhrgebiet gekommen. Nein, Moment, du bestellst die wirklich dann irgendwo hin? Ja, ich sag mal so, ich wohne halt in einer Straße und ich kann halt auf die andere Straße halt gucken, wo ich wohne, weil ich unten wohne. Ja. Und dann bestelle ich die ganzen Leute dahin und ich sitze mit meiner Freundin vorm Fenster, wir bestellen die Männer hin, sagen denen auch eine Adresse, die es gibt, aber dann halt schellen die bei irgendwelchen anderen Leuten an und das schon seit über einem halben Jahr. Und die Leute, die werden dann immer nachts genervt. Und dann gehen da irgendwelche, sagen wir mal, notgeilen Männer hin, die dann denken, dass da eine Blondine ist, die mit denen halt ein bisschen Spaß haben möchte. Also ab sofort kannst du dieses Spielchen so nicht mehr spielen, ist dir klar, ne? Sag mal bitte still, bitte? Ich sag, ab sofort kannst du dieses Spielchen so nicht mehr spielen. Ach, warum? Weil das natürlich jetzt publik ist, dass du gegenüber wohnst. Ja, nun, es weiß ja keiner, wo ich wohne und wo es stattfindet. Naja, also ich würde dann schon hochgucken, irgendwo, wo stehen zwei gackernde Leute. Ja, meine Freunde, wir amüsieren uns immer, weil wenn da jemand wirklich notgeil ist, ja, und dann da fünf oder sechs Mal schellt, und dann da in diesem Haus wohnen auch etwas jüngere Leute, die dann schon mit Wasser aus den anderen kippen, weil das wirklich schon wirklich nicht das erste und zehnte Mal. Und du lässt diese armen Männer aus Gummersbach ins Ruhrgebiet kommen, ja, oder das gar... Ist nicht aus Frankfurt, aus Stuttgart, also das ist wirklich kein Scherz. Da sind Leute wirklich, ich habe auch Briefkontakte, ich habe natürlich ein Postfach, um das jetzt mal so zu sagen, und habe auch mit Jungs, ich habe gesagt, Jungs schickt mir Fotos und dass ich halt die Claudia bin und ja, dass ich... Du bist ja dann vom Grunde her sehr boshaft veranlagt, ne? Ach, wieso? Ja, wenn du die Menschen so quälst, stell dir mal vor, da kommt jemand von Stuttgart, das sind 3-4 Autostunden hier hoch. Ja, das ist mir schon klar. Aber derjenige aus Stuttgart, mit dem habe ich einen sehr guten Briefkontakt. Wir schicken uns mal schöne Little-Karten und Sprüche und alles und er denkt, dass ich halt die Claudia bin. Ja, wie beschreibst du dich denn dann überhaupt? In den Briefen? Ja, überhaupt so, am Telefon. Sehr weiblich natürlich. Ja, wie? Telefonieren auch täglich. Ich weiß nicht, vielleicht hört das ja auch jetzt. Dann ist das Ganze ja schon rausgekommen. Ja. Aber derjenige hat mir 5 oder 6 Fotos von sich geschickt und sieht auch ganz gut aus. Und du willst natürlich auch knallhafte Aktfotos haben, ne, von denen? Nein, um Gottes Willen. Die schicken mir ganz normale Fotos. Ich meine, es gibt auch Leute, die ihm Aktfotos schicken. Aber ich meine, wenn ich schon, hier geht mein Mikrofon immer zu aus, wenn ich schon du wäre, dann muss es aber auch schon voll Stoff fahren. Dann auch bitte mit allem drum und dran. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du homosexuell veranlagt bist. Das spielt ja keine Rolle. Ja, okay. Sonst, warum spielt das keine Rolle? Ein bisschen wie schaltet nie. Ja, ich sag mal so, muss ja nicht jeder alles wissen. Ja, jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was ich gerade sagte, dass du ein bisschen böse veranlagt bist. Dieser Mann aus Stuttgart ist auch schon hochgefahren. Ja. Wie? Und dann telefoniert er hinterher immer noch mit dir? Ich meine, meine Handynummer kann ich den Leuten geben, weil aufgrund einer Handynummer kann jemand keinen meiner Adresse rausbekommen. Und dann, sagen wir mal, der ist dann in der Stadt, wo ich wohne, im Ruhrgebiet, kurz vor meinem Ort, und dann sagt er halt, ja, ich bin halt dann und da, können wir uns treffen? Dann sage ich, nee, bei mir ist was dazwischen gekommen, weil ich natürlich halt auch als Claudia einen sehr gefragten Beruf habe. Ich sage, dass ich Fotomodell bin und zwischen Berlin und München immer pendel, und das ist halt ein bisschen... Die ganze Sache. Und dann fährt er wieder zurück, ja, und nimmt es dir nicht übel? Nö, weil man kennt sich ja schon seit über Wochen her und schreibt sich auch Briefe und... Warst du mit diesem Mann auf Telefonsex? Ja. Ja. Finde ich geil. Technik. Ja. Kannst du das einfach mit dir machen? Mit mir? Ja, warum nicht? Nein. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Nee? Nein. Ich war so ein kleiner Scherz. So Schweinkram mache ich nicht. Ich bin ein ganz normaler, solider Mann. Ja, also normal ist relativ, das sage ich. Ja, dir. Also Telefonsex und so. Ach, kann ganz interessant sein. Kommst du mir wahrscheinlich auch noch mit Bang Gang oder sowas sagen? Ich sag mal so, wir sitzen dann hier in der Runde, wir tun so, ob wir Telefonsex machen, derjenige hat dann seinen Spaß und... Machst du denn dann wirklich auch richtig mit? Weniger. Was heißt weniger? Gab's das auch schon? Ja, gab's schon, aber ich hab da nichts von, wenn die Person, wer weiß, wie weit weg ist und ich dann zu Hause bin, das ist ja wohl ein bisschen langweilig. Gab es schon mal einen Parallelorgasmus? Ja. Gab es schon, aber du musst natürlich dann ständig umschalten, du musst ja immer so tun, das heißt für eine Frau. Du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt meinen in der Hand, du musst ja sagen, ich mache das in der... Ich habe meine Muschi. Ja, genau, ja. Oder wie auch immer. Ich muss dazu sagen, ich habe einmal was ganz Verrücktes, ich meine, ich mache das ja schon länger, um es mal so zu sagen, ich habe es einmal darauf ankommen lassen, ein Junge, der war total nett und wir haben wirklich über Stunden geredet und ich meine, jeder weiß, dass Handynummer auch teuer ist und da habe ich dann halt den zu mir kommen lassen, auch meine Adresse gegeben und dann hat er mich gesehen, dass ich halt nicht Claudia, ein Junge bin und hat er nur geguckt und hat gesagt, ja, wohnt hier nicht eine Claudia und ich so, Claudia steht vor dir, nur Claudia ist nicht Claudia. Ja, und? Derjenige war sehr, sehr, wie soll ich sagen, enttäuscht gewesen, weil der kam mit einer Jogginghose, halb entkleidet, total geil und hat gedacht, ja, jetzt kann der Claudia ein bisschen an sich nehmen und da wurde leider nichts raus und er ging ein bisschen enttäuscht nach Hause. Also es hätte auch übel ausgehen können, genau, dass du voll einen in die Schnauze bekommen hättest. Genau. Ne? Ich meine, du machst ein heites Unterfangen. Ne? Ganz genau. Es könnte auch mal nach hinten losgehen. Ja, aber man muss allem rechnen, ich sag mal, das mache ich gerne. Wie lange machst du das denn schon? Auch ziemlich lange. Ich bin von einer guten Freundin rausgekommen. Und seitdem mache ich das total lange. Und meine gute Freundin möchte dir ganz kurz noch dazu was sagen, weil die sitzt auch neben mir und die hat auch dazu was zu sagen. Ganz, ganz kurz. Ja, bitte. Moni? Moni. Moni? Hallo? Moni? Hallo? Du machst das mit dem Thomas zusammen, so Sachen manchmal? Ja, und wie? Und was wolltest du mir noch sagen? Ja, und zwar folgendes. Also, ich sag mal so, ich bin bei ihm auch so drauf reingefallen, so stimmmäßig. Mhm. Aber nicht über so eine Sexline. Nicht ganz. Was heißt nicht ganz? Domian, es gibt so, naja, wie soll man sagen, halt eben Zeitungen und naja, und dann hatte ich mal so angerufen und mit meiner Freundin und hin und her und naja, und dann waren wir auch erst verdutzt, wie. Seid ihr denn jetzt gute Freunde oder seid ihr total, auch? Total, wir sind total gute Freunde. Wir sind jetzt hier zusammen. Ich habe gerade von ihm Fotos gemacht und so. Also Nacktfotos? Ja, fast Nacktfotos, Domian. Ich erlebe hier wirklich alles mit. Moni, gib mir ihn nochmal kurz und dann müssen wir Schluss machen. Ja. Ja? Thomas. Ja? Thomas, hast du einen Freund auch? Vielleicht. Wie vielleicht? Das ist keine Antwort. Ja oder nein? Nee. Ich überlege nämlich gerade, vielleicht solltest du deine Freizeit mal ein bisschen anders gestalten, um vielleicht auch mal wirklich auf deine Kosten zu kommen. Das ja, aber ich sag mal so, wenn ich die 090er Männer-Hotline anrufe, du weißt ja selber, wie teuer die sind, die kosten 2-3 Mark die Minute. Wie? Ich sag mal so. Nein, du sollst als zarter junger Mann sollst du nicht irgendwelche komischen Hotlines anrufen, sondern du sollst rausgehen und Leute kennenlernen und vielleicht auf die Suche gehen nach einer Liebe. Wie wär's denn damit? Ja, ne? Das tut sich doch etwas. Ja. Aha. Thomas, Claudia, jetzt sei vorsichtig. Die ne? also Leute, die jetzt zuhören, würde mich auch mal so interessieren, was die davon halten oder ob die auch schon die Erfahrung gemacht haben. Die würden dich wahrscheinlich ein bisschen steinigen, wenn die dich sehen würden. Glaube ich weniger. Ich würde mal. Ja, also ich möchte nicht verarscht werden, wir sind allein. Fändest du es nicht toll, wenn bei dir jemand nachts täglich schält und wird dann auch mit Wasser runterkippen? Das würde ich auch mal, ja klar, so bin ich. So bist du. Ja klar. Ja. Tschüss Thomas. Okay, danke. Tschüss. Ciao, ja, tschüss. Und wieder mal haben wir ein kleines Problem mit unserer Computeranlage. Ich bekomme Claudia, die Leitung nicht gekappt, ihr Lieben in der Regie, helft mir bitte mal. Aha. Nadine, 24. Ja, richtig. Alle technischen Probleme gelöst. Vielen Dank, in der Regie. Erstmal Dankeschön, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ja, bitte. Es ist mir eine Ehre. Ja. Der Grund, warum ich anrufe, ist die Frau gewesen, die vorhin bei dir angerufen hat. Welche Frau? Mit dem Kind. Die Sabine am Anfang? Nee, mit den Kindern, die sexuell misshandelt wurden. Das war die Sabine, Mhm. Ja, ich habe den Anfang nicht ganz mitgekriegt, weil ich da gerade erst umgeschaltet habe. Ja, und ich wollte ihr eigentlich erstmal sagen, dass es unheimlich wichtig ist, für die beiden Kinder in die Therapie zu gehen, um ein paar Probleme abzubauen. Ja. Mein Ganz wird es nicht weggehen. Es braucht also sehr, sehr viel Zeit, um darüber hinwegzukommen. Mhm. Ich meine, jetzt weiß ich nicht, wie weit das jetzt bei den Kindern war. Ich spreche nur aus eigenen Erfahrungen. Ich dachte mir das gerade schon, wie du das so erläuterst, dass da auch eine eigene Geschichte hintersteckt. Ja. Ja, mir ist das als Kind auch passiert. Mhm. Ich war 11 Jahre alt und das ging ein Jahr lang. Mhm. Ja, und... Wie lange bist du denn danach dann psychologisch betreut worden? Kann ich gar nicht mehr genau sagen. Das ist halt schon sehr lange jetzt her. Mhm. Also ich denke, ein Jahr, anderthalb Jahre habe ich schon gebraucht. Das glaube ich auch, dass das... Ich meine, man wird es überhaupt nicht verallgemeinern können, aber mindestens so lange wird es wahrscheinlich schon dauern müssen. Ja. Ich bin auch sicher, dass die Sabine da im Gespräch mit meiner Psychologin dann noch sicher auch auf diese Richtung gebracht worden ist. Mhm. Auf jeden Fall, deine persönliche Erfahrung ist auf jeden Fall, das zu machen, ein unbedingter Rat von dir an die Betroffenen. Ja, auch irgendwie hinterher noch. Also ich bin jetzt im Moment kurz davor, auch nochmal irgendwie was zu machen, weil ich im Moment arge Probleme doch damit habe. Du bist 24, das heißt, es sind sehr viele Jahre vergangen, aber trotzdem trägt man das so lange mit sich und hat es in sich, ne? Ja, das Problem ist auch, ich bin seit August wieder in die Stadt gezogen und habe ihn auch schon zwei, dreimal gesehen. Und das kommt dann eigentlich irgendwie alles wieder so hoch. Glaube ich, ja. Nadine, ich fasse das jetzt einfach mal so als einen Tipp auf deinen Anruf und einen dringenden Hinweis an potenziell betroffene Leute, sich auf jeden Fall in eine Therapie zu begeben mit dem Kind oder das dem Kind zu ermöglichen. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann selber irgendwann Mutter wird. Also mein Kind ist jetzt 7 Jahre alt und habe da halt auch wahnsinnig große Angst, dass da irgendwas mal passiert. Und das ist halt, je älter die wird, jetzt ist er eingeschult worden und ja, muss halt auch teilweise den Schulweg alleine gehen und die Angst wird irgendwie immer größer und die Probleme kommen alle wieder hoch. Ja, jahrelang war es weg, weil man es auch verdrängt hat und durch das eigene Kind kommt das dann auch alles wieder hoch. Ne? Ich danke dir für den Anruf und ich danke dir für den Tipp und wünsche dir und deinem Kind und deiner Familie alles Gute, Nadine. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jasmin, 16 Jahre. Richtig. Hey. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Na, über was reden wir? Mein Problem. Und zwar, meine Eltern erlauben mir keinen Freund. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Deine Eltern haben? Nein, meine Eltern erlauben mir keinen Freund. Deine Eltern erlauben dir keinen Freund? Generell keinen Freund? Ja, ganz genau. Du bist 16, das heißt, du hattest auch noch keinen Freund? Doch. Doch. Hatte ich gehabt. Aber heimlich? Aber heimlich. Immer, die ganze Zeit. Und momentan habe ich auch einen. Ja. Und, aber irgendwie gefällt ihnen das nicht. Also meine Mutter weiß schon Bescheid, aber... Ach, die weiß Bescheid, die Mutter? Ja, aber die hält nicht. Also die sagt da nicht. Was hat denn dein... Also klar, es geht um deinen Vater. Um meinen Vater und um den Rest der Familie. Also sprich, meine Brüder. Wie alt sind die Brüder? 18 und 20. Wie, die wollen nicht, dass du einen Freund hast? Dein 18-jähriger Bruder, der mal gerade 2 Jahre älter ist als du, will, dass du keinen Freund hast? Ganz genau. Wie sind die denn gestrickt und drauf? Ja, weiß ich auch nicht. Verstehe ich irgendwie auch nicht. Obwohl auch beide Freundinnen haben. Ja, ja eben. Das wollte ich gerade fragen. Wahrscheinlich. Wie begründet dein Vater das? Weiß ich nicht. Also er meint immer noch, ich werde zu jung dazu. Du bist 16 Jahre alt, Mensch. Genau. Das ist ein Recht auf einen Freund. Ja, und dann, ich weiß nicht, anscheinend geht es ihm immer noch darum, dass ich entweder irgendwie... dass ich nicht mit Jungs schlafen soll und hier und da. Und dann habe ich immer halt gesagt, darum geht es mir auch gar nicht. Und mein jetzigen Freund, darum geht es ihm auch nicht. Mhm. Und das hat er mir auch von Anfang an gesagt, dass es ihm nicht darum geht, dass ich mit anderen Jungs, also dass ich mit ihm schlafe. Und meine ich auch dann zu meinem Vater, wenn du willst, kann ich dir alle 3 Monate kann ich dir eine Quittung, also kann ich einen Zettel vom Frauenarzt mitbringen, dass ich mal Jungsfrau bin und alles. Aber ich weiß auch nicht. Also, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und ich finde es auch verantwortungslos von dem Vater, sich so zu verhalten. Vielleicht könntest du ihn, wenn du einigermaßen ein bisschen mit ihm reden kannst, kannst du ihm ja klar machen. Habe ich schon. Nee, dass es doch eigentlich sogar ein Kompliment für ihn ist, wenn du ihm alles erzählst, wenn du deinen Freund mit nach Hause bringst, dass er mit integriert wird in eure Familie. Das ist doch alles viel, viel besser, als wenn du es heimlich machen musst, wenn ihr euch irgendwo trefft, wenn er das überhaupt... Das habe ich ihm auch schon gesagt. Das überzeugt ihn alles nicht. Das habe ich ihm auch schon alles gesagt. Aber irgendwie verhält er sich so, als ob er es ja so will, dass ich alles heimlich mache. Dann konfrontiere ihn ganz einfach mit der Tatsache und sage, okay, Papa, dann wird alles in meinem Leben, was Freundschaft und Sexualität angeht, heimlich ablaufen. Du wirst nichts davon erfahren. Ja, habe ich immer so gesagt. Aber eigentlich und das ist ihm lieber, gefällt, ne? Ihm nichts. Wie? Aber irgendwie gefällt ihm nicht. Mhm. Also, du hast einen Freund im Moment, Jasmin, sagst du? Ja, überhaupt einen Freund. Wie überhaupt? Du hast einen Freund. Ich habe einen Freund. Also so Freundschaft, also so kumpelmäßig. Nee, ich meine, hast du eine Beziehung im Moment? Eine Beziehung habe ich, ja. Hast du, mhm. Und wie und wo triffst du dich mit dem? Das geht immer alles heimlich. Das ist mir schon klar, aber wo eben? Mal irgendwo bei einer Freundin eben halt, mhm. Dass ich dann zu ihr hinfahre und er kommt dann eben halt auch dahin. Mhm. Also ich glaube, das sind natürlich alles so Sachen, wo man sich, wenn man Jugendlicher ist, einfach auch gegen die Eltern durchsetzen muss. Das sind so Emanzipationskämpfe. Ich würde das an deiner Stelle natürlich nicht aufgeben, sondern vehement weiter einfordern, vielleicht auch die Mutter weiter instrumentalisieren, dass die deinem Vater mehr Dampf macht und mich richtig mit den Brüdern anlegen, was denen einfällt. Was fällt denen ein, dir mit 16 Jahren einen Freund zu verbieten? Du bist doch nicht das kleine dumme Mäuschen, wo die ihre Hand drauf haben. Ja. Ne? Mhm. Also dein Leben, wenn du das möchtest, dann ist das völlig in Ordnung. Du bist 16 Jahre alt. Gut. Lass dich nicht unterkriegen. Alles klar. Kämpfe für deine Rechte, Frau. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Kai. Kai ist dran und der ist 24. Ja, richtig. Hallo Kai. Hallo Domian. Thema. Ja, mein Thema. Ich wollte eigentlich nur, also ich denke mal, wenn jetzt viele zuhören, die einfach nur Mut machen für ihre Zukunft und sowas, dass die einfach vielleicht wirklich dranbleiben, wenn die irgendwie sowas wie eine Berufsausbildung anfangen oder noch in der Schule zu sind. Was, wenn die was? Nur so meine ich so, ich habe nicht verstanden. Dass die... Ja, also denen einfach nur Mut zu machen, dass die an ihre Zukunft glauben und ja. Wenn die in der Schule sind oder eine Berufsausbildung anfangen, das auch wirklich zu verfolgen. Also man sieht einfach zu viele Leute, die da einfach aufgeben oder sich in, weil die keine Vorbilder mehr haben oder was weiß ich. Ist dir denn irgendwas passiert? Ich habe gestern meine Berufsausbildung bestanden, bin überglücklich. Aha. Deswegen, also mir ist heute mal so ein Tag, ich habe so meine irgendwie so ein paar Gedanken bekommen, zwischendurch so philosophisch einfach so, wo nachgedacht hat. Und es ist irgendwie so eine Freude, dass ich einfach so irgendwie sage. Und dann hast du gedacht, ich muss heute bei Domian anrufen und das der Welt verkünden. Nein, ich habe das zufällig vorhin gesehen und dann ist mir das eingefallen. Ja. Wenn man so viel... Da waren ja auch heute Menschen dabei, denen es einfach schlecht gegangen ist, die auch Schlechtes erlebt hatten. Ja. Da dachte ich mir, man muss auch irgendwie ein bisschen eine frohe Botschaft rumsingen. Ja. Da denke ich mir, einfach mal vielleicht einfach Leuten sagen, es geht auch gut, wenn man sich irgendwo bereit ist, ein bisschen was zu investieren. Ja. Und den Leuten einfach vielleicht ein bisschen Mut machen. Ja, aber da muss man immer, das ist auch so meine Lebenserfahrung, man muss auch immer ein bisschen was dafür tun. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig. Und man muss auch versuchen, wenn es einem vielleicht auch mal schlecht geht, immer noch das Positive zu sehen. Wenn es irgendwie ist, gut, es gibt Situationen, da ist es so schlimm, da kann man eigentlich kaum mehr was Positives sehen. Richtig. Aber ich denke mal, man muss in dem Moment, wo man vielleicht auch gerade was Schlechtes erlebt, einfach auch an sich glauben. Mhm. Ich weiß noch, wie es vor 2,5 Jahren war, wie ich meine Ausbildung angefangen habe. Ich hätte nie gedacht, von wegen 2,5 Jahre, wie kriegst du die Zeit rum? Mhm. Was hast du denn gelernt? Ich hätte heute, wenn ich heute zurückschaue, ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Mhm. Und ich weiß, es hat auf jeden Fall was gebracht. Was hast du denn gelernt? Bürokaufmann. Und bist jetzt abgeschlossen, hast du gesagt? Jetzt abgeschlossen. Ja, abgeschlossen. Mhm. Was sind deine weiteren Pläne? Meine weiteren Pläne, ich werde jetzt erstmal weitermachen in dem Betrieb, wo ich gelernt habe. Mhm. Und ja, mein großes Ziel ist irgendwann vielleicht meine Selbstständigkeit. Das ist natürlich ein Traum. Und ich glaube fast, dass jemand, der so drauf ist wie du, es irgendwann auch schaffen wird. Ich hoffe es. Ja? Ich wünsche es mir auch. Als was würdest du gerne selbstständig sein? Ja, der große Zukunftsbereich, da sowieso EDV und Multimedia. Ja. Das ist mal als großes allgemeines Ziel, konkret, das werde ich nochmal schauen. Aber ich denke mal, dass jeder irgendwie, ich meine, so Selbstständigkeit ist für jeden eine Chance. Und vielleicht sieht man vielleicht ein fernes Ziel, so eine Selbstständigkeit, und fängt an mit kleinen Schritten und kommt dahin. Also Kai, ich wünsche dir viel Glück für dein weiteres Leben und für alle Schritte. Okay. Tschüss Kai. Tschüss. Tschüss. So meine Lieben, das war's für diese Woche und für heute. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Silvia Liebsch, Jeanette Krause, Axel Rottländer, Karl Park, Mathilde Kohl und Elke Donaisky. Was machen wir nächste Woche? Nächste Woche gibt es einen Themenabend in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da heißt das Thema Mord. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Meiser. Da ist nämlich Hans Meiser hier zu Gast bei mir. Und ihr könnt ihn alles fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr, Radio 1 live. und WDR Fernsehen. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.